Oh Jesus, alle Ehre sei dir, aller Lobpreis sei dir. Oh Herr, du bist hoch erhoben und wir beten dich an. Wir beten dich an, unseren Herrn, und wir beugen uns vor dir, Herr Jesus. Und wir danken dir. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir so sehr, dass sich deine Herrlichkeit immer mehr lagert. Immer mehr lagert. Dass deine Liebe fließt. Ja. Und dass wir mit dir in dieser Herrlichkeit sind. In dieser Herrlichkeitswolke. Und ich habe so im Lobpreis einfach diese Herrlichkeitswolke hier gesehen. Wie sie sich immer mehr lagert und lagert und lagert. Und Jesus kam zu jedem Einzelnen von uns hin und hat gesagt, hat uns so an der Hand genommen, hat gesagt, komm rein, komm rein, komm rein in diese Herrlichkeitswolke, komm rein. Ja, und er hat uns alle reingezogen in diese Herrlichkeitswolke. Weißt du, und in dieser Wolke, da ist Frieden, da ist Liebe und da ist Leichtigkeit. Da ist alles, was du brauchst. Da ist auch Zurüstung, neue Zurüstung. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Und dann habe ich gesehen, wie sich diese Wolke gefüllt hat mit frischem Wasser. Ja, wie das Wasser in dieser Wolke einfach drin war, so ein Bild. Ja, und dieses Wasser, es war letztendlich der Heilige Geist noch in dieser Herrlichkeit, ist zwar der Heilige Geist, aber in diesem Wasser war der Heilige Geist und wir sind geschwommen in ihm, ja, wir sind geschwommen in dieser Herrlichkeit, wir sind geschwommen vom Heiligen Geist, der Heilige Geist hat uns getragen, alle Last ist abgefallen und wir sind einfach, ja, wie so schwerelos in dieser Wolke drin gewesen. Und ich danke dir, Herr, dass wirklich Lasten jetzt gehen. Ich danke dir, Herr, dass wir in dieser Liebe eingehüllt sind. Ich danke dir, Herr, dass wir in dir letztendlich so ein richtig schönes Bad nehmen dürfen, in diesem Wasser, wo du uns füllst mit allem, was wir brauchen und ausrüstest. Und jetzt stell dir einfach mal so vor, wie du wirklich in diesem Wasser, in dieser Wolke einfach da drin schwimmst. Wie jede Last geht und du lässt dich da einfach reinfallen. Reinfallen in diese Liebe. Reinfallen. Reinfallen in ihn. Und ich sehe einfach gerade, wie wirklich so Lasten gehen, wie Ruhe auch reinkommt in die Seele. Danke, Herr, mehr, mehr, mehr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Mehr von dir, Herr. Oh, bade in diesem Wasser. Bade in diesem Wasser. Also es ist so, ich habe dich eigentlich gesehen wie so ein Schwamm, der sich so vollsaugt von dieser Herrlichkeit, ja, von dieser Substanz Gottes. Du saugst dich voll mit Heiligen Geist, du saugst dich voll, du kriegst eine neue Füllung, sodass du ganz, ganz, ganz voll gezogen bist, ja, und wenn man dich so hochhebt, dass du tropfst, ja, mit dem frischen Wasser. Und das sehe ich gerade für uns hier und auch am Livestream. Wie du dich langsam vollsaugst. Ja, das Einzige, was du tun musst, ist nur dich auszustrecken. Auszustrecken in dieser Herrlichkeit. Und dich füllen lassen. Mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. verschiedene Personen gesehen in dieser Wolke drin. Ich habe eine Personengruppe, die hat er so also rausgenommen und er hat mir so gezeigt, diese Personengruppen stehen gerade vor einer richtigen Herausforderung und du weißt nicht, wie damit umgehen, ja. Und gleichzeitig habe ich gesehen, wie dieser Riese vor dieser Gruppe steht. Und diese Gruppe, ja, also wenn du gerade eine Herausforderung hast, dann gehörst du zu dieser Gruppe. Gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, ja, wie diese Herrlichkeit einfach ja, ich weiß nicht, so losgeschossen ist letztendlich, ja, und dieser Riese zu Fall gekommen ist. Und dieses Bild habe ich einfach für dich, wenn du vor einer Riesenherausforderung gerade stehst, ja, sei es finanziell, beruflich, gesundheitlich, was auch immer, ja. Ich habe heute Abend Riesenfallen gesehen, ja, Riesenfallen. Und ich möchte das dir einfach zusprechen, egal vor welchem Riesen da, der sich gerade bei dir aufgebäumt hat. Im Namen Jesus, dieser Riese fällt jetzt, ja. Dieser Riese muss jetzt fallen. In Jesu Namen sagen wir, aus da damit, weg da damit, ja. Wie David, er schlägt diesem Riesen den Kopf ab. So schlägst du jetzt diesem Riesen den Kopf ab und sagst, egal welcher Mangel, egal was, ich schlag dir den Kopf ab. Du gehörst nicht länger zu meinem Leben. Weg da damit, in Jesu Namen. Weg da damit, ja. Ich schlag dir den Kopf ab, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Ja, da ist Durchbruch, für euch, ja. Und ich spreche jetzt rein, da ist Durchbruch. Kein Mangel mehr, keine gesundheitliche Einschränkung mehr, nichts mehr. Da ist neuer Durchbruch in deinem Leben. Danke, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Und dann habe ich noch eine Personengruppe gesehen und du hast in letzter Zeit einfach viel gehabt. Die letzten ein, zwei Wochen waren viel, ja, wo du gesagt hast, hey, ich bin irgendwie voll gestresst, voll ausgelaugt. Ja. Und ich habe dich, also als Personengruppe habe ich dich gesehen am Strand, wie du gerade deine Liege einnimmst, ja, wie die Sonne scheint. Ja. Und gleichzeitig habe ich gesehen, wie Jesus gekommen ist, dir so einen Cocktail angeboten hat. Ja. Und wie du deinen Cocktail einfach genommen hast und geschlürft hast. Ja. Und der hat dir so richtig gut geschmeckt, ja. Und du hast dann Jesus so gefragt, was ist denn da drin, ja? Was ist denn da drin? Und Jesus hat gesagt, hat sich zu Angeher gesagt, das ist ein Vitamin-Cocktail. Ich glaube mir, danach bist du wieder fit, ja? Und ich habe einfach so den Eindruck, ja, alle, die das jetzt betrifft, er möchte dich heute ausrüsten mit neuer Kraft, mit neuer Stärke, ja? Mit neuem Hunger, mit neuem Feuer, ja? Mit neuem Feuer. Und das setze ich jetzt frei in Jesu Namen, ja? Jede Abgeschwachtheit, jede Schwäche geht jetzt in Jesu Namen. Jeder Geist der Schwäche geht jetzt in Jesu Namen. Und es ist wie so ein Kurzurlaub gerade, ja. Du schlürfst an dem Cocktail und sagst, wow, du spürst gerade, wie Kraft reinkommt wieder in deinen Körper. Du spürst gerade, wie Zellen wieder frisch werden. Du spürst gerade, wie du sagst, wow, die Kraft ist da, ja. Dir wird es auch warm. Ich sehe gerade Personen, denen wird es einfach gerade auch warm von oben bis unten. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dich gerade jetzt durchströmt, ja, auch deine Muskeln, ja, werden durchströmt, deine Seele wird durchströmt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, Amen, das setze ich frei. Amen, lass dich durchströmen, neue Kraft, lass dich durchströmen mit dem Vitamin-Trink, ja, oder Trank, ja, direkt von Jesus, wo er das zusammen, ja, gemischt hat, so hatte ich das einfach, was du gerade brauchst, ja. Was du gerade brauchst und genieß einfach, wie es gerade wirkt, wie es gerade warm wird in deinem Körper auch. Halleluja, lass dich dadurch strömen. Halleluja. Hatte ich noch zum Schluss so gesehen, eine Treppe. Ja, eine Treppe, so eine Leiter. Eine Leiter. Und das betrifft uns alle. Ja, es war eine Leiter und wir wussten gar nicht so richtig, wo die Leiter hingeht, weil die ging hoch und dann, wo wir dann so hochgeschaut haben und geguckt haben und drüber nachgedacht haben, haben wir es erkannt. Es ist das Vaterherz, ja, es ist das Vaterherz. Es ist eine neue Ebene letztendlich, so hatte ich die Interpretation, eine neue Ebene von seiner Vaterliebe, ja, die ausgegossen wird. Und ich glaube, das ist auch fürs Wochenende jetzt, ja, eine neue Liebe des Vaters, wo er uns zeigen möchte, wo er noch mehr uns zeigen möchte, wie sehr er uns liebt, wo er jeden Einzelnen aber auch berühren möchte, ja. Wir sind hochgegangen, diese Leiter, noch tiefer hinein in sein Herz hinein. Und ich glaube einfach, das setze ich jetzt auch frei in Jesu Namen, eine neue Tiefe, eine neue Ebene dieser Liebe, eine neue Offenbarung auf dieser Liebe, für jetzt, aber auch fürs Wochenende, Herr. Ich danke dir, dass du jetzt schon vorwirkst. Ich danke dir, dass du jetzt schon, ja, diesen Weg bereitet hast, diese, wie ich die gesehen habe, diese Leiter, Herr. Ich danke, dass wir da reingehen dürfen, dass wir jetzt schon reingehen dürfen, Herr, dass es am Wochenende noch stärker wird, dass egal, wer am Wochenende auch kommt, dass er hineingezogen wird, noch mehr hineingezogen wird, noch tiefer hineingezogen wird in diese Liebe, in diese Vaterliebe. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Neues Level, ein neues, eine neue Offenbarung dieser Vaterliebe. Auch dieser Herrlichkeit, ja, von der wir am Sonntag gehört haben, von der größeren Herrlichkeit. Oh, danke, dass wir da reinspringen dürfen. Und ich habe uns die Leiter hochgehen sehen und dann sind wir reingesprungen in, ja, in dieses Herz noch tiefer hinein. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Oh, lass dich gerade jetzt noch einmal füllen mit dieser Liebe. Ich glaube wirklich, da ist so ein Strom der Liebe ist hier in diesem Raum, auch bei dir am Livestream, ja. Ich sehe einfach verschiedene Kanäle, die wirklich direkt von seinem Herzen ausgehen. Lass dich da reinziehen. Halleluja. Tiefer und tiefer und tiefer. Die Tiefe ruft der Tiefe zu. Oh, von Geist zu Geist. Oh, danke, Herr, dass wir angeschlossen sind. Dass wir uns fallen lassen dürfen. Oh, danke für deine unendliche Liebe. Weißt du, das Universum ist ein Witz gegen seine Liebe. Halleluja. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Und dann möchte ich einfach jetzt noch Raum geben. Ich glaube einfach, ja, wir sind so, ich habe uns wirklich alle gesehen an seinem Herz. Und er möchte zu jedem Einzelnen sprechen, uns weiter aufbauen, gegenseitig uns aufbauen. Worte, dass wir Worte weitergeben, dass wir die Liebe weitergeben, ja. Und ich möchte einfach jetzt die Gelegenheit geben, wenn ihr ein Bild habt oder ein Wort habt für jemanden, was ihr gerne weitergeben möchtet oder für alle auch, ja, dann möchte ich euch einfach die Gelegenheit geben, es jetzt weiterzugeben, ja. Jetzt einfach das, ja, weiterzugeben. Halleluja. Oh ja, weiterspielen. Halleluja. Und ich empfinde so, der Vater sagt wirklich, willst du mit mir fliegen? Wollt ihr mit mir fliegen? Wollt ihr mit mir fliegen? Komm, lass uns fliegen. Lass uns fliegen. Das sind neue Dimensionen. Das sind neue Dimensionen für dich. Ich habe neue Dimensionen in dieser Zeit, ja auch jetzt am Wochenende. Einfach, ich bereite euch vor, wirklich für neue Dimensionen. Neue Dimensionen mit mir zu fliegen in der Gemeinschaft von Herz zu Herz, von Geist zu Geist. Komm, lass uns fliegen. Der Vater ruft uns, der Vater ruft dich an sein Herz, in sein Herz hinein. Lass uns fliegen zusammen. Lass uns fliegen an neue Orte, an geheime Orte, die du nie gekannt hast. Oh, Halleluja, lass alles hinter dir. Lass das Schwere hinter dir. Lass das Schwere, das Problematische, lass es wirklich hinter dir. Vertrau mir und lass uns fliegen. Lass uns fliegen. Oh, Halleluja, auch ihr im Livestream. Lass uns fliegen, sagt der Vater. Lass uns fliegen zusammen. Oh, halte nicht zurück, sondern steig auf mit mir, sagt er. Steig auf mit mir. Halleluja, aus jeder Niederung kommst du hoch. Ich blase dich hoch. Mein Geist bringt dich hoch. Mein Geist bläst dich hoch. Thank you. Ich hatte vorhin, wo es im Hebräerbrief drin steht, dass er noch für uns eine Sabbatruhe übrig hat. Und dann lag ich im Bett und denke mir, ja, was ist eine Sabbatruhe? Ja, sonntags, gut, ich liege auf dem Sofa. Nee, eben nicht. Die Sabbatruhe ist, du bist im Frieden Gottes. Ich meine, die Menschen in der Welt, die gehen nach Wellnessen, entspannen da. Das ist aber noch mehr, als dass wir einfach nur entspannt sind. Wir haben einen tiefen Frieden, sind fern von jeglichen Sorgen, weil er sich drum kümmert, um das, was uns belastet. Und dass wir unsere Sorgen auch immer wieder abgeben. Wenn sie wieder angeschlichen kommt, sag mal, geh, wirklich bis es manifestiert. Weil wir sind in seiner Ruhe und können da wirklich fern, wirklich weit weg, fern von jedem Stress, aus seiner Kraft und aus seiner Liebe raus agieren. Und einfach sein und leben. Ich hab einfach gerade so noch den Eindruck, lasst uns das noch einfach machen, wo Micha das gesagt hat. Mach dir wirklich mal kurz bewusst, auch wenn es vielleicht komisch ist, ja, aber stell dir wirklich mal vor, du bist im Himmel, ja, und du gehst im Himmel auch in so ein Haus rein, ja, und da ist Wellness heute angesagt, ja, da ist Wellness heute Abend angesagt, ja, und wenn du da reingehst, ja, du wirst auf so eine Liege gelegt, ja, da ist schön warm, da ist schön kuschelig, ja, und ich glaube einfach, deine Seele braucht heute Abend noch ein bisschen Wellness, ja, die braucht noch ein bisschen Wellness, und ich habe dann einfach gesehen, du liegst auf dieser Liege, ganz entspannt, ja, da kommt der Erste, erste Engel, wo dich so ein bisschen massiert, ja, und das Erste ist so, habe ich gesehen, kommt Freude in deine Seele, ja, das Erste ist so Freude, also streck dich mal aus und lass mal so diese Freude reinfließen, ja, seh dich auf dieser Liege und da ist Freude, da kommt die Freude rein, oh, Freude kommt rein. Dann kommt der Nächste, der massiert dich so am Rücken, da sind die ersten Knoten mal weg, ja. Alles, wo du dir noch so komische Gedanken machst, ja, so komische, wie soll das gehen, soll ich links, soll ich rechts. Jeder komische Gedanke geht jetzt mal, ja. Auch Wellness für deine Gedanken, ja. Lass einfach mal los und sag, Herr, du machst's perfekt. Du machst's perfekt. Ich vertraue auf dich. Jeder schlechte Gedanke, jeder komische Gedanke geht jetzt mal und lass einfach mal los. Also, da wird es leichter schon. Da wird es leichter. Oh, und der andere kommt dann noch, ja, nochmal ein Engel habe ich gesehen, der legt dir dann so warme Umschläge rum, da wird es schön wollig warm, ja, und da fließt einfach nochmal die Liebe so richtig rein, ja. Der Heilige Geist fließt hier rein, die Liebe fließt hier rein, dein ganzer Körper wird warm und erfüllt, jede Zelle deines Körpers von Kopf bis Fuß wird erfüllt mit dieser Kraft. Halleluja. Lass sie auch mal wirken. Oh, danke, Herr. Oh. Oh. Halleluja. Halleluja. Weißt du, in der Welt zahlst du für so ein Wellnessabend eine Menge Geld, hier kriegst du es umsonst. Genieß es noch kurz. Oh, danke, Herr. Auch du am Livestream, genieß es. danke, Herr. Danke, Herr. Hat noch jemand was er weitergeben möchte? Also ich habe noch was. Ich habe ein Herz gesehen und dieses Herz war sozusagen, also ein Riss war so durch das ganze Herz. Und da habe ich einfach dazu bekommen, dass der Vater mit seiner Liebe einfach wirklich Herzen heilt, also von Verletzungen, von Wunden, Traumata und einfach von Dingen, die einfach noch da sind, so die Leute, die Menschen belastet, und der Vater, der hat es super geplant, ja. Auf das Wochenende heute schon. Ich spüre einfach seine Salbung der Liebe, ja. Und durch diese Liebe wird einfach werden die Herzen geheilt. Amen. Amen. Halleluja. Ja, ich kann jeden nur einladen fürs Wochenende auch am Livestream. Kommt vorbei. Ich glaube, da ist nochmal eine neue Dimension. Und du darfst jetzt dich setzen, auch am Livestream. Und wir gehen weiter im Wellness, weil jetzt hören wir das Wort. Ja. Genau, wer kommt? Ach, das ist doch schön im himmlischen Wellnessbereich. Was Besseres gibt's gar nicht nach einem langen Tag. Einfach himmlische Wellness genießen. Oh, und ich habe mich immer rutschen sehen. So eine richtig große Rutsche, ziemlich steil. Und die war golden. Und dann bin ich einfach gerutscht. Und weil die Rutsche so steil war, bin ich tief, tief ins Wasser eingetaucht. Und weißt du, was am Ende der Rutsche war? Da war die Hand des Vaters. Und das heißt, du kannst tief, tief eintauchen. Tief eintauchen in die Liebe, in die Gegenwart des Vaters, und seine Hand hält dich. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Wir sind in einer neuen Zeit und Gott tut neue Dinge. Er geht tiefer mit uns. Wir dürfen ihn tiefer kennenlernen. Und es ist so gut. Seine Liebe arbeitet an unserem Herzen. Weil seine Liebe macht uns immer freier und freier. Wir sind in seinem Liebesbad. Jetzt sehe ich noch Rosenblätter auf dem Wasser. Ich glaube, unser Papa hat auch Sinn für Romantik. Er macht es uns einfach und leicht, tiefer, tiefer einzutauchen in seine Liebe. Oh, weißt du, seine Liebe macht dich so glücklich. Das ist ein Glück, das du mit nichts auf der Welt kaufen kannst. Mit nichts erwerben kannst, sondern es ist einfach ein Geschenk. So sehr liebt dich dein Papa, dass er dir seine Liebe schenkt. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Danke für deine Liebe. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du Ängste auch wegnimmst. Wenn vielleicht noch Ängste sind, was passiert, wenn ich mich dieser Liebe ganz und gar hingebe, wenn ich Kontrolle loslasse, wenn nicht mehr ich lebe, sondern du mich leben darfst. Und dein Vater sagt dir einfach, Vertrau mir. Erfahre mich. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich halte dich. Ich halte dich in meiner Hand. Weißt du, du kannst nicht fallen, wenn du in der Hand des Vaters bist. Er hält dich fest. Und da bist du geborgen. Oh, er liebt dich so. Oh, er liebt dich so. Oh, er liebt dich so. Er liebt dich so. Seine Liebe nimmt alles weg, was dich bedrängen will, was dich mutlos machen will, was dich hoffnungslos machen will. Weißt du, Liebe ist warm, Liebe ist heiß und Liebe ist die stärkste Kraft. Und nichts muss so bleiben, wie es ist. Wenn Umstände sind, wenn Probleme sind in deinem Leben. Dein Vater liebt dich, seine Liebe ist die stärkste Kraft und er weht mit diesem Wind der Liebe und er nimmt alles weg, was nicht zu uns gehört, alles, was dich bedrängen will. Er nimmt es weg und er sagt dir, vertraue, vertraue meiner Liebe, glaub meiner Liebe, lass dich fallen, komm näher zu mir, komm näher an mein Herz, tanz mit mir. Weißt du, tanz mit mir. Tanz mit mir. In seiner Liebe ist nichts Schweres, sondern da ist Leichtigkeit. Dieses Fliegen, das wir vorher hatten. Fliegen, schweben, Leichtigkeit, Einfachheit, Schönheit, Geborgenheit. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Pures Glück, pures Glück, pures Glück. Weißt du, pures Glück hat dein Gott für dich. Pures Glück, reines, pures Glück. Oh, komm, komm in dieses Liebesland. Komm, komm, komm tiefer. Oh, dein Vater sehnt sich nach dir. Sein Herz wartet auf dich, er freut sich auf dich und er zieht dich tiefer, er zieht dich tiefer mit den Seilen seiner Liebe. Oh, danke Herr, und er sagt dir, komm mit, komm mit, komm mit in dieses neue Land, komm einfach mit, ich halte dich fest. Du bist in meiner Hand. Amen. Und ich hatte immer dieses Wort Liebeswunderland. Liebeswunderland, komm wirklich mit in mein Liebeswunderland. Und das ist das Reich des Vaters, das ist sein Land. Das ist ein Land der Liebe. Und wo die Liebe ist, sind Wunder. Das sind Wunder ganz einfach. Das ist ganz einfach, ein Wunder zu empfangen, wenn du weißt, du bist geliebt, du bist der Liebling des Vaters. Das ist ganz einfach, wenn du heute Abend einfach ein Wunder brauchst, einmal streck dich wirklich aus. Du bist in diesem, wir sind hier zusammen wirklich im Liebeswunderland und Wunder sind da, um von dir empfangen zu werden, egal in welchem Bereich das ist. Halleluja, es heißt ein Jakobusbrief, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben herabkommt, vom Vater des Lichts oder vom Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung gibt, noch ein Wechsel von Licht und Finsternis, weil in Gott ist nur Licht, in ihm ist nur Licht und wir sind in ihm und er wohnt in uns, also ist in uns nur Licht. in dir bewegt sich nichts und du achtest darauf, dass sich nichts bewegt, was nicht Licht ist. Ja, wir sind gemacht fürs Licht und für das Reich des Lichts. Wir sind rausgeholt worden aus dem Reich der Finsternis. Ja, wir waren Finsternis. Früher warst du Finsternis, aber jetzt bist du Licht im Herrn, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Wir sind Licht im Herrn und du bist Licht. Halleluja, sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Licht. Du bist Licht. Du bist Licht in dieser Finsternis. Du bist Licht in der Dunkelheit. Du bist Licht. Du bist Licht. Wir sind Licht. Ja, das ist die Wahrheit. Und wir dulden keine Finsternis in uns. Wir dulden keine Lügen in uns. Wir dulden keine Eifersucht, kein was auch immer, Konkurrenz, was ist Bitterkeiten. Wir dulden das nicht, weil wir sind nur Licht. Halleluja. In unserem Innern bewegt sich Licht und bewegt sich Liebe. Halleluja. Und ich hatte heute ein Wort, das wir heute Abend schon gehört haben, am Anfang, das ist in Hebräer 4,9. Also bleibt noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Lasst uns nun eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen, um nicht durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen, wie das Volk Israel. Also er sagt, seid eifrig, sei eifrig, in meine Ruhe einzugehen. Sei nicht passiv oder so, sondern sei eifrig, in dieser Ruhe dich aufzuhalten, nicht aus dieser Ruhe rauszugehen. Und wenn es zieht und wenn es von allen Seiten an dir zerrt, dann sag nein und ich bleibe mitten in diesem Zerren von allen Seiten. Ich bleibe in der Ruhe und ich bleibe im Frieden, weil mein Gott ist der Friedefürst. Und ich bin gemacht einfach aus seinem Frieden. Meine Substanz, aus der ich lebe, ist Friede. Und egal, was an mich von Stürmen brandet, aber ich spreche zum Sturm und er schweigt. Und es ist Frieden. Halleluja. Wir haben Autorität über den Sturm. Wir müssen nicht alle Stürme durchleiden und durchgehen, sondern Jesus hat einfach gesagt, schweig und sei still. Und er hat uns die gleiche Autorität gegeben, er hat dir die gleiche Autorität gegeben, zum Sturm zu sagen, schweig und sei still und in seine Ruhe einzugehen und sagen, Herr, ich bin gemacht, auch in dieser Vorweihnachtszeit, Halleluja, in deiner Ruhe zu sein. Auch hier oben, wenn Gedanken sich jagen wollen, das ist auch so, nein, Schluss, Stopp, in Jesu Namen, hier ist Frieden. Meine Gedanken sind Frieden, ich binde meine Gedanken in den Gehorsam gegen Christus. Und in mir bewegt sich Frieden und ich lebe aus dem Frieden Gottes heraus, weil ich weiß, ich bin geliebt, weil ich weiß, der Größere ist in mir, er sorgt für mich, er steht hinter mir. Halleluja und alles ist gut und alles ist gut. Halleluja und alles ist gut. Und alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Weil wir haben einen Vater, wir sind nicht allein, wir sind nicht Waisen. Ja, du bist kein Waise mehr, der für sich selber streiten muss und für sich selber kämpfen muss, sondern du bist gefunden. Ja, kein Waise mehr, bist auch nicht adoptiert, sondern du bist sein echtes Kind. Ja, du bist sein echter Sohn, du bist seine echte Tochter, aus ihm geboren. Gewollt und er hat immer schon Ja gesagt zu dir. Er hat ein Riesenja, egal wer sonst Ja gesagt hat. Aber der Vater im Himmel, der dich gemacht hat, und der ist der Urheber von dir, er hat dich geschaffen und uns geschaffen. Er hat Ja gesagt. Und er ist unser Vater. Und wir sind bei ihm zu Hause. Und nirgendwo anders. Du bist nirgendwo anders zu Hause, sondern unser Zuhause ist in ihm, ist im Wohnzimmer des Vaters, ist in ihm, ja, in seinem Haus, bei ihm. Und das ist das Wichtigste, weil es ist noch wichtiger als das schönste Zuhause, das du hier auf dieser Welt haben könntest, die schönste Wohnung, das schönste Haus, das ist nett, wenn du das hast und wenn Gott dir das gibt, ist schön, aber davon sind wir nicht abhängig. Weil unser tiefstes Zuhause ist in ihm. Und da wird jedes Wohnzimmer, weißt du, auch wenn du ein Mini-Wohnzimmer hast, dann wird es schön und es wird hell und es wird erleuchtet und es ist voller Liebe, weil der Vater da ist, weil der Papa da ist. Oh, er ist da. Er ist da, er ist da, er ist da in dir, er ist da in deinem Haus, er ist da in deiner Wohnung, er ist da, wo du bist, er ist da, wenn du an den Arbeitsplatz gehst, er ist da, wenn du wohin reist, er ist einfach da, ja? Ja, wir leben nicht mehr getrennt von ihm, sondern wir leben mit ihm, aus ihm, in ihm, Halleluja, wir haben das beste Leben, ob wir reich sind oder nicht so reich. Oder arm oder was auch immer. Also wenn du arm bist, wirst du auch reich. Halleluja, das ist auch Gottes Wille. Oder jedenfalls wohlständig, ja. Aber der wahre Reichtum, der größte Reichtum, den wir haben, ist eher, es gefunden zu sein in unserem Vater und am Ziel angekommen zu sein. Jesus hat uns den Vater offenbart. Und alles, was er wollte, sein Hauptziel war, hier uns den Vater aufzuzeigen und uns zu offenbaren und zu zeigen und natürlich uns zu erlösen, aber zu erlösen, damit wir wieder eins werden mit dem Vater, damit wir wieder zurückkommen in sein Haus. Weil über Jahrhunderte waren wir nicht in seinem Haus. Oh, das Volk Israels war nicht mehr in seinem Haus. Nach Adam und Eva war niemand mehr in seinem Haus. Und jetzt sind wir in seinem Haus. Halleluja. Und wir gehen da nicht mehr raus. Oh, wir gehen da nie mehr raus. Auch wenn wir mal was Dummes machen oder was Dummes denken und was Dummes sagen. Aber du bleibst in seinem Haus. Ja, sagst, sorry, tut mir leid. Aber wir bleiben in seinem Haus. Für immer. Und Halleluja, dann wird wirklich, oh, wenn du sagst, oh, ist so schwer hier auf der Erde. Ich sag dir, nein, mach dir bewusst, der Vater ist doch hier. Du bist ja nicht alleine. Also haben wir das beste Leben. Halleluja. Auch wenn wir mal durch was gehen, da was durchgehen, aber wir haben das beste Leben, weil der Vater ist da. Der Vater ist da, seine Liebe ist da. Und er, Halleluja, hat die besten Pläne für uns. Und er bereitet den Weg für uns. Und er hat ihn vorbereitet. Halleluja. Und wir dürfen von ihm essen und von ihm schöpfen. Aus seiner Fülle und aus seiner Liebe den ganzen Tag schöpfen und uns freuen in ihm. Amen. Amen, Amen, ihr Lieben. Amen. Die Herrlichkeit Gottes macht den Unterschied. Die Gegenwart Gottes macht den Unterschied. Nicht irgendwas, was wir tun, nicht irgendwelche tolle Worte, die wir formulieren, sondern Die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes, also Herrlichkeit ist gleich Gegenwart Gottes, macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Ja? Und ja, die Herrlichkeit Gottes ist auf uns, sie ist in uns, ja. Und wir können sie ja wirklich über unserem Leben wirklich aktivieren, indem wir einfach reingehen in diese Gemeinschaft mit ihm. Ja, weil das ist das, ja, das ist unsere Quelle. Und wenn wir an die Quelle gehen, dann werden wir gefüllt und dann wird die Herrlichkeit wirklich sichtbar auf unserem Leben. Sie lagert sich, ja, wenn wir zu dieser Quelle gehen, wenn wir zu unserem Vater gehen, in diese Gemeinschaft mit unserem Vater uns aufhalten, ja, da werden wir gefüllt, da werden wir gefüllt, ja. Das ist der Ort, wo wir gefüllt werden. Wir werden nicht gefüllt von irgendwelchen Dingen, wo du dir durchliest oder wo du denkst, du müsstest noch irgendwas mehr wissen oder da schlauer werden oder du keine Ahnung, was du machen musst, ja. Weißt du, vergiss das alles. Zuallererst geh wirklich zur Quelle. Geh wirklich zur Quelle, ja. Weil ich meine, Gott hat uns geschaffen, ja, wir sind seine Kinder, wir sind Söhne, wir sind Töchter und wir sollten zuallererst zu ihm gehen, wenn wir irgendwas brauchen, ja. Er sagt ja, bittet mich, ja, und ich werde es euch geben. Also viel zu oft suchen wir irgendwas, keine Ahnung wo, ja, wir suchen keine Ahnung wo Ratschläge, wir suchen keine Ahnung wo Weisheit, aber die Weisheit ist bei Gott. Ja, hast du das gewusst? Ja, und wenn wir von Gottes Weisheit sprechen, dann sprechen wir wirklich von übernatürlicher Weisheit. übernatürliche Weisheit. Ich meine, lest dir Salomo durch, ja? Der Mann, der wirklich ja so viel Weisheit hatte, der hatte diese Weisheit von Gott. Ja, ich meine, da gibt's ja dieses eine Beispiel, wo zwei Frauen behauptet haben, das Kind wäre von ihnen, ja. Und Salomo hat gesagt, ja gut, dann teilt es einfach, ja. Macht einfach zwei Hälften und jede kriegt eins, ja. Und die wirkliche Mutter des Babys hat gesagt, okay, bevor das Kind stirbt, dann soll es die andere haben, ja. Und so wurde deutlich, wer die wirkliche Mutter ist, ja. Ich meine, keine Ahnung, wie sollst du vom Kopf her, von deinem Verstand irgendwie auf sowas kommen? Ja, das ist Weisheit, die von Gott kommt. Ja, Weisheit, die von oben kommt. Ja, übernatürliche Weisheit, mit der sind wir gesegnet. Ja, und deswegen, ja, bevor du irgendwie dir Dinge durchgrübelst und durchdenkst und machst, ja, geh einfach vor den Thron. Geh zu deinem Vater und sag, Herr, ich komme da nicht weiter, ich brauche Weisheit. Zeig du mir einfach, was dran ist. Ja, und er zeigt es uns. Er zeigt es uns, weil er ist unser liebender Vater. Ja, er will wirklich, dass es uns gut geht, dass es uns wohler geht, ja, und er möchte uns diese Dinge alle zeigen und möchte uns diese Dinge offenbaren, ja. Ich meine, es ist ja total interessant, wenn du dir die ganze Kirchengeschichte beziehungsweise einfach die Geschichte insgesamt dir anschaust, überall, ja, wo das Christentum sich breit gemacht hat, da war natürlich Erweckung, natürlich im Geist, aber da war auch immer Innovation. Weißt du, das geht Hand in Hand. Wenn ja, weil einfach dieser erweckte Geist, ja, diese Beziehung, dieses Anzapfen der Quelle hat einfach Auswirkungen. Ja, das wirkt sich eben aus. Ja. Wenn Leute da sind, die einfach diese Quelle des Schöpfers, er ist ja der Schöpfer, der alles geschaffen hat, ja, von ihm, ja, im Himmel ist unendlich, ja, und wenn wirklich Christen, wenn Leute da sind, die das anzapfen, ja, dann passiert wirklich ein Fortschritt. Wenn das nicht passiert, ja, du kannst es auf bestimmte Regionen, bestimmte Bereiche auf der Erde zu jeder Zeit letztlich sehen, wo Finsternis ist, wo Gott nicht ist, weißt du, da ist Stillstand oder gar Rückschritt, und wo der Geist Gottes sich breit macht, da ist Fortschritt. Da geht es immer weiter. Ja? Und ja, weißt du, das ist nichts irgendwie durchdenken. Ich meine, Deutschland ist bekannt irgendwie das Land der Dichter und Denker. Ja? Ja, aber weißt du, das ist nicht menschliche Weisheit, wo der Ursprung herkommt, sondern es ist wirklich Gottes Geist, ja. Und ich meine, da drückt sich natürlich auf natürliche Weise aus, auf natürlicher Ebene findet es dann gewissen Ausdruck, aber der Ursprung ist immer beim Schöpfer. Der Ursprung ist immer bei Gott. Deswegen lasst uns da wirklich reingehen, ja, wirklich, wenn wir Dinge, ja, voranbringen wollen auch, lasst uns wirklich zu Gott gehen, bei ihm Weisheit suchen oder auch ihn drum bitten. Ich meine, sowieso, wir sind gefüllt, aber wir können uns das wirklich immer wieder bewusst machen und anzapfen und sagen, Herr, führ du mich, leite du mich, sag du mir einfach, wo Dinge dran sind, wo Dinge nicht dran sind, ja. Weil es ist so viel einfacher, wenn wir da auf Gott hören, auf Gottes Stimme hören, als wenn wir uns selber irrsinnig viele Gedanken machen, hin und her überlegen, ja, eine Pro- und Kontraliste schreiben. Ja, es gibt Momente, da kannst du das alles machen, ja, aber noch besser ist einfach, wenn wir einfach auf ihn schauen, wenn wir einfach schauen, was will er uns sagen, ja, weil es ist ja so, wenn wir zu ihm kommen, er zeigt uns ja die Dinge, ja, er offenbart einfach Dinge, ja, und da können wir reingehen, da können wir uns ziehen, weißt du, und dann erlebst du das wirklich, dass es einfach ist, dass es leicht ist, dass es locker ist, ohne irgendwelchen Stress, wie wir vorher auch schon hatten, ja, weißt du, dann kommst du in dieses Leben, wo es einfach richtig flutscht, ja, wo es einfach läuft, ja, und da werden da die Dinge für dich geregelt, da werden da die Dinge im Hintergrund für dich geregelt, ja, und vielleicht ohne, dass du es mitkriegst, ja, aber wenn wir auf Gott vertrauen, ja, weißt du, dann regelt er die Dinge für uns, ja, er selbst ebnet unsere Pfade. Amen. Er kümmert sich um die Dinge, wenn wir auf seinen Wegen gehen. Ja, holprig wird es immer und dann, wenn du halt versuchst, selber irgendwas zu machen. Ja, dann wird es mühsam, dann wird es schwer, dann wird es holprig, dann Ja, aber wenn wir auf seinen Wegen gehen, wenn wir wirklich in seiner Führung leben, dann haben wir wirklich das erfüllteste, das glücklichste, das allerbeste Leben. Ja, nicht nur für uns selber, sondern wir sind wieder diejenigen, die das an andere weitergeben. Ja, dann wird es an uns sichtbar, dann wird Gottes Gegenwart an uns sichtbar und wir sind ein Zeichen für andere Menschen. Ja, seid ihr da dabei? Amen. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, wenn man da herkommt, da weiß man, dass man eventuell mal drankommen könnte. Und da bereitet man sich ein bisschen vor. Aber wisst ihr was? Hast du mal hier gehört? Herrlichkeit ist der Raum. Ich habe wirklich gespürt, Cut, anderes Thema. Und ihr wisst, ich bin vom Beruf Ingenieur. Ich kann ganz schwer ohne Pult. Ihr Lieben, ich habe wirklich gemerkt, ich habe es dem Pastor Georg schon mal gesagt, vor einer längeren Zeit habe ich es geschickt. Mir ist total wichtig, Christus als Schöpfer nochmal bekannt zu machen und einfach nochmal darzustellen, dass wir haben so viele Namen für Christus, ja, Heiland, Erlöser, alles, ja, das Lamm Gottes, der kommende König und ihr wisst es alles. Aber Christus ist auch der Schöpfer. Er hat alle Autorität, er hat alle Macht. Und ihr wisst, wo es steht, im Kolosserbrief. Ja? Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, durch ihn und zu ihm. Wisst ihr, ihr Lieben, wir haben im Land ein paar Probleme in Deutschland, das wisst ihr alle. Ja? Eigentlich. Aber wisst ihr, Tobi hat es ganz, ganz super gesagt, wir leben wirklich von dem, was wir im Kopf haben und was uns Gott schenkt im Kopf. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich diese Schöpferkraft von Christus in uns wieder zum Blühen bringen und dass wir das wirklich wieder freisetzen. Das heißt nicht, dass jeder da irgendwie Ingenieurwesen studieren muss, überhaupt nicht, ist ein wunderbarer Beruf. Ja? Aber wir sollen es wieso was? Was wird da gelacht? Ja, wir sollen aber wirklich das freisetzen in unserem Land, dass wir alle total kreativ werden. Dass dieser Geist Gottes wirklich eben, und das habe ich mir ja auch reingeschrieben, ja, es sei im Himmel oder auf Erden, er hat alles versöhnt, indem er Frieden machte mit sich am Kreuz. Es ist vollbracht. Der Schöpfer sagt, es ist vollbracht. Das heißt, diese Salbung, ich möchte es mal so einfach als Zeichen machen, ich möchte das mal so drauflegen und vielleicht machst du das auch mal bei dir so, dass das Wort Gottes ganz tief in dich so reinkommt und du sagst, ich will wirklich diese Schöpferkraft Christi, die will ich wirklich in meinem Leben haben und ich will Dinge sehen, die andere nicht sehen. Ja, und das hat unser Land so stark gemacht. Wir könnten jetzt hier Namen ohne Ende nennen und viele von denen, gerade hier aus dem Ländle, die waren gläubig. Und die haben wirklich Patente und solche Dinge da bekommen. Ja? Und wenn wir diese Schöpferkraft freisetzen, das heißt aber auch, dass wir hier, wenn ihr nur bleibt im Glauben, was ist unser Auftrag? Gar nicht viel. Wir müssen nur bleiben im Glauben und dann gehen wir eigentlich voran in das, was Christus für uns vorbereitet hat. Und das sind wirklich neue Dimensionen, haben wir heute Abend auch nochmal gehört. Das ist eigentlich das Schönste. Also das ist das Lied, was ich am liebsten singe. Neue Dimensionen. Ja, das ist, also wenn ich mir das wünschen kann, dann wünsche ich mir das, weil das ist wirklich so. Ja, und stell dir mal vor, neue Dimensionen überall in der Mathematik und überall, aber da kommst du in Gemeinde, und dann kriegst du neue Dimensionen. Ja, musst noch nicht mal Mathe studieren oder irgendwas. Du kriegst es hier, ja, du kriegst es hier mit, ja, ja. Ich weiß gar nicht, warum er immer lacht. Warum lacht er eigentlich immer? Ja, Halleluja. Ja. Ja. So. Ist okay, ich habe noch zwei Punkte. Da steht noch was, ja, da steht noch was anderes drin, ja. Dass in ihm die ganze Fülle leibhaftig wohnen sollte. Was heißt das? Wenn du bleibst im Glauben, ja, so steht es da, dann hast du die Fülle aus Christus komplett in dir. Du musst nicht mehr suchen, du musst nicht mehr jagen, du brauchst keine Werke und all das Zeug, sondern es ist im Glauben in dir und du darfst das wirklich anzapfen und du darfst die Fülle auch für dich selber nutzen und darfst sie hervorholen und darfst wirklich ein neues Leben auch selber daraus geben. Ja? Ein Satz ist auch noch wichtig. Man denkt immer, Christus der Schöpfer, durch ihn, zu ihm. Aber wisst ihr, da steht auch noch ein Satz, ja, dass er alles erhält. Wisst ihr, Leute glauben immer so, da wird irgendwas Evolution, da wird was geschaffen, das entwickelt sich und Gott hat sich zurückgezogen und alles tut selber. Nee, nee, nee. Nach dem Wort Gottes ist Christus der, der heute noch erhält und der uns alle erhält, der unsere Welt erhält. Und wenn du zu ihm rufst, dann kommt seine Hand, die Neues schafft und dich erhält und echt neues Leben gibt. Amen. Ja, ihr Lieben, aber jetzt setzen wir das noch frei. Amen. Wollen wir das aktivieren? Seid ihr bereit für aktivieren? Halleluja. Herr Jesus, und das setzen wir frei, dass wirklich hier neue Patente kommen, dass neues Denken kommt, neues Leben. Halleluja, Herr, wir preisen dich. Herr, das sind nicht unsere Wünsche hier für unser Ländle, sondern, klar, Herr, aber es geht um dich. Es geht nur um dich und du bist der Schöpfer. Du bist der, der alle Weisheit hat, der hat alle Ideen. Und das setzen wir frei in unserem Land. Herr, wir laden dich ein in unsere Mitte, in unser Land, dass wirklich unser Land begeistert wird und begabt wird und dass ganz neue Dimensionen kommen. Wirklich im Denken, Herr. Und wir geben dir alles hin, die Energie und Medizin und alles das, die IT und alles das, geben wir dir alles hin, Herr. Und auch die Theologie, die geben wir dir neu hin. Herr, da muss man nicht nach Afrika oder irgendwo hingehen, sondern hier soll wieder in unserem Land richtig tiefe, powervolle Theologie kommen. Halleluja. Neue Dimensionen. Amen. Wow. Das ist fast so groß wie ich hier, ne? Ich war letztes Wochenende in der Heimat. Mein Onkel hat geheiratet, so am Ende seines Lebens. So hat sich gedacht, ich heirate auch nochmal mit Mitte 60. Ich dachte so, Mann, das Erbe geht an mich. Jetzt ist ja eine ganze Familie, die auch noch was abbekommt. Und am Sonntag waren wir so bei meinen Eltern, meine Schwester, mein Schwager waren da. Und wir haben überlegt, was machen wir zu essen. Hatten wir am Samstag überlegt und ich habe gesagt, wir machen Burger. Gibt es Leute, die Burger mögen? Ich liebe Burger, Amen. Und meine Schwester hat dann so tolles Biofleisch eingekauft. Und ich war dann für die Patties zuständig. Und wenn ich koche, ich bin so ein richtiger Pharisäer der Pharisäer. Wirklich so auf den Gramm genau. Ich stehe da mit meiner Waage und dann nehme ich da jedes Tüpfelchen weg, was zu viel ist. Mary ist überhaupt kein Pharisäer. Sie ist in Gnade angekommen. Ich bin voll der Pharisäer, alter Bund. Und hab so das Fleisch geknetet und hab mir so meine Patties gemacht und hab so gemerkt, irgendwie so... Ich bin nicht so der erfahrene Koch, ja, und habe irgendwann gemerkt, boah, ich habe die Hände richtig fettig, ja, so richtig, das Fett trieft an meinen Händen und Mary so, ja, du musst zwischendurch mal deine Hände in Wasser tunken, damit das Fleisch nicht so da dran klebt, hatte ich keine Ahnung von und habe dann erstmal stundenlang meine Hände gewaschen, bis alles weg war, so Spülmittel ohne Ende, war schon am Überlegen, irgendwie Bremsenreiniger zu holen oder sowas und hat dann irgendwann meine Hände sauber und dann ist mir eine Bibelstelle eingefallen, die wir so ein bisschen kennen aus dem Alten Testament, wo es heißt, hey, macht euer Herz nicht fett, ja, oder das heißt so, dass Israel macht ihr Herz fett, richtig, und war angestoßen und was wir in den Sprüchen lesen vom allerweisesten Mann aller Zeiten, ich muss manchmal lachen über seine Weisheit, ja, so, da sagt er so, der weiseste Mann aller Zeiten, wenn man aufhört, Holz ins Feuer zu legen, hört es auf zu brennen, denke ich mir so, boah, da muss der viel Weisheit getrunken haben für, auf jeden Fall sagt Salomo, mehr als alles andere behüte dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Also mehr als alles andere. Lass es das Wichtigste, die wichtigste Tugend in deinem Leben sein, dein Herz zu behüten. Warum? Sagt er direkt im Anschluss, sagt er warum? Weil aus ihm entspringen die Quelle des Lebens. Aus ihm, aus seinem, unserem Herzen fließt Leben. Richtig ist, ne, wenn wir getrunken haben von ihm, dann ist es in uns ein, ist in uns eine Quelle entsprungen, sagt Jesus. Ja, Jesus sagt Johannes 7, hey, wer von mir trinkt, aus seinem Leibe fließen Ströme lebendigen Wassers. Du bist ein richtiger Bach, ja, du bist ein richtiger Fluss, du bist so eine richtige Wasserquelle. Und das Ding ist, wenn wir nicht auf unser Herz aufpassen, dann kann das dazu führen, dass das Ding, was eigentlich fließen soll, was voller Leben fließen soll, so ein bisschen ins Stottern gerät. Und das wollen wir nicht, oder? Wir wollen richtige Flässe, wir wollen richtige Bäche sein. Wir wollen doch kein Damm sein, oder? Jesus hat keinen Bock auf Dammchristen, sondern er will Flusschristen haben. Ja, das wollen wir sein. Und wir wollen nicht wie das Volk Israel sein, was so angestoßen ist, oder? Wir wollen nicht so verbittert sein. Wir wollen nicht so frustriert sein. Das ist nicht die Natur Gottes, oder? Jesus sitzt nicht im Himmel und ist frustriert über uns, oder? Er ist nicht angestoßen oder sowas, er ist nicht verbittert und so wollen wir auch nicht sein, oder? Ich meine, es wäre doch komisch, wenn ich hier eine Orange nehmen würde, drücken würde und es würde Apfelsaft rauskommen, oder? Wäre komisch, okay, in der charismatischen Szene nicht, wir würden ein Buch schreiben, wie du, nein, Quatsch. Es wäre komisch, wenn wir eine Orange zerdrücken und es kommt Apfelsaft raus, wäre komisch, oder? So, warum kommt alles andere aus uns hervor, wenn wir gedrückt werden, außer Jesus, oder? So, wenn das Leben uns drückt, wenn das Leben kommt und Umstände kommen, warum kommt alles andere aus uns hervor, außer Jesus? So wollen wir nicht sein. Wir wollen nicht wie Israel sein, was durch die Wüste lief und ständig am Meckern und am Murren war, so richtig typisch Mann Gott, wir wollen Fleisch, so wollen wir nicht sein, oder? Wir wollen lebendig sein, wir wollen frei sein. Weißt du, durch ein depressives Herz kann keine Freudeerweckung kommen. Weißt du, durch ein gefangenes Herz kann keine Ausgießung von Leben kommen, von Freiheit kommen. Durch ein angestoßenes Herz kann nichts fließen. Und deswegen müssen wir mehr als alles andere unser Herz behüten, weil aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Aus ihm entspricht die Quelle des Lebens. Ich finde das so interessant, ja, wenn du das Volk Israel anschaust. Ja, sie waren am Meckern und am Murren. Und ihr Meckern und Murren hat ein gewisses Maß an Herrlichkeit freigesetzt, oder? Da kam dann das Fleisch und das Manna und sowas viel, obwohl sie am Meckern und am Murren waren. Und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, hey, wenn im alten Bund das Volk Israel durch ihr Meckern und Murren ein gewisses Maß an Herrlichkeit gesehen hat, wie viel mehr die freien Kinder, Söhne und Töchter Gottes, wenn sie voller Dankbarkeit und wenn sie voller Lobpreis sind, wenn ihr Herz frei ist, wie viel mehr setzt das an Herrlichkeit und Leben frei in unserer Umgebung? So wollen wir sein, oder? Ich meine, schau dir mal den älteren Sohn an, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, so der kam nach Hause, hört so die Musik, hört die Musik, ja? Und was macht er? Weigert sich ins Haus zu gehen, ist so ein bisschen irritiert. Da kommt ein Diener raus und sagt, ey Diener, sag mir mal, was da abgeht. Und dann sagt der Diener, hey, dein Bruder, der tot war und jetzt wieder lebendig geworden ist, ist zurückgekommen und dein Vater hat für ihn eine Party geschmissen. Und was macht er? Sein Herz wird hart. Auf einmal legt sich diese Fettschicht um sein Herz. Er wird angestoßen. Und dann setzt er sich ganz allein auf diesen Bordstein der Einsamkeit. Und trauert vor sich hin, ist angestoßen, ist abgetrennt vom eigentlichen Leben. Und dann kommt der Vater persönlich zu ihm und sagt, ey, was ist los? Und dann sagt er, hey, noch nie hast du für mich eine Party geschmissen. Noch nie hast du für mich ein Fest geschmissen. Und dann sagt der Vater eins, ey, du bist doch alle Zeit bei mir. Alles, was mir gehört, ist dir. Weißt du, dieses freie Herz, dieses bewahrte Herz hat Zugang zu den Reichtümern Gottes, während dieses gefangene Herz, dieses frustrierte, verbitterte Herz keinen Zugang dazu hat. Und wir wollen wie dieser Sohn sein, der sein altes Leben hinter sich lässt, zurück zum Vater kommt und auf dieses Fest der Liebe kommt. Wir wollen nicht wie dieser verbitterte Bruder sein. Wer hat sich nicht gefreut in der Story? Wer hat sich nicht gefreut? Das Kalb. Das war ein Scherz. Wir wollen nicht dieses frustrierte Leben führen. Das wollen wir nicht. Amen. Wir wollen frei sein, weil zu Freiheit hat Jesus uns frei gemacht. Und genau das wollen wir bewahren, weil da sind die Reichtümer Gottes verborgen, wenn wir unser Herz reinhalten. Amen. Also, sei frei in Jesu Namen. Ja, was lernen wir denn heute Abend wieder? Gott ist Gut. Gott ist einfach gut. Ja, wir haben es so durchweg gehört. Gott meint's gut mit uns und wir sollen unser Herz bewahren. Wir können unser Herz bewahren, auch indem wir einfach wissen, Gott ist gut und er meint's immer gut mit uns. Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz wichtig auch für uns. Das kam ja vorher so, ich weiß nicht mehr, wer gepredigt hat, da kam es mir das so. Mir ist die Geschichte mit Jakob eingefallen, ja, wo er hat ja dann Josef an Anführungszeichen verloren. Josef war dann in Ägypten. Er ist da zwar schnell, oder was heißt schnell, er ist da aufgestiegen, Josef, ja, zum zweithöchsten Rang letztendlich neben dem Pharao, hat über ganz Ägypten geherrscht. Und dann kam die Hungersnot, ja, und wir müssen uns da mal so ein bisschen reinversetzen in Jakob, ja, also er hat seinen Sohn verloren, da ist sein Herz schon, ne, eine Fettschicht drüber, er hat sehr getrauert und er wollte sich auch von keinem einzigen mehr, da war einfach die Freude weg letztendlich, ja. Dann kam die Hungersnot, also das, die nächste Last letztendlich, ja, für ihn, wo er gesagt hat, boah, ne, dann hat er seine Jungs wieder losgeschickt, die noch übrig geblieben sind. Die haben ja dann einiges mitgemacht in Israel, weil Josef hat sie ja erkannt, ja, und er hat dann auch gesagt, hey, kommt mit dem Jüngeren wieder. Ja, die kam wieder zurück und Jakob, nee, den nimmt er nicht mehr, auch noch weg, ja. Also Josef ist schon weggenommen worden, mein Jüngerer nicht. Aber die Hungersnot war dann so hart, also die Last war dann letztendlich so hart, ja, wo dann letztendlich, er dann doch gesagt hat, okay, dann nehmt ihr mit, aber passt ja auf. Also ich denke mir, in seiner Lage, ja, war das wirklich eine harte Zeit. Boah, jetzt, er hat ja auch Angst gehabt, jetzt seinen jüngeren Sohn auch noch zu verlieren. Das heißt, er war in einer Lage, wo erstmal ausgeschaut hat, als ob die ganze Welt gegen ihn ist, ja. Wo er eigentlich, ich weiß nicht, ob er es getan hat, steht, glaube ich, jetzt auch nicht so drin, wo er einfach auch mal zu Gott geschrien hat, was willst du eigentlich von mir? Du hast mir eigentlich das Beste zugesagt, aber irgendwie schaut alles aus, als ob sich gegen mich wenden würde. Und ich glaube, das kennen wir auch in unserem Alltag, also ich kenne es zumindest immer wieder, wo einfach alles ausschaut, als ob alles gegen dich läuft, ja, und du denkst dir, was ist denn jetzt los, ja, bin ich jetzt im verkehrten Film, bin ich irgendwie falsch abgebogen, was ist denn passiert, ja, alles irgendwie geht gegen mich und du musst irgendwie noch gucken, dass deine Gefühle beieinander hältst, ja, und wie Sudan gesagt hat, dass du dein Herz irgendwo bewahrst, dass da nichts Falsches reinkommt. Im Hintergrund letztendlich ist es aber so, Gott ist gut, ja, und wir kennen die Geschichte ja letztendlich, ja, nicht nur sein jüngerer Sohn Benjamin wurde bewahrt, sondern ihm wurde ja letztendlich auch noch mitgeteilt, hey, Josef lebt, ja, Josef lebt und Hungersnot ist für dich auch kein Problem mehr, weil der Pharao hat gesagt, komm in das Land und ihr kriegt das beste Land, ja, und da dürft ihr wohnen. Und Gott hat im Hintergrund alle Strippen gezogen, die es eigentlich gibt, aber in dem Moment den richtigen Blick zu bewahren, ist nicht immer einfach, ja. Aber aus dieser Geschichte lernen wir, und da möchte ich darauf einsteigen, bewahr dein Herz, hab immer im Hinterkopf, egal, und wenn du denkst, alles geht gegen dich, hey, Gott ist gut, er ist für dich, er wird dich niemals im Stich lassen, er hat es uns zugesagt, ja, wir haben es gehört, ja, die ganze Schöpfung ist in ihm, Jesus hat alle Strippen in der Hand, er hält die Welt in seiner Hand, ja, und du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes und er wird dich niemals im Stich lassen und wenn der Feind versucht oder irgendwas versucht, ja, dich einzuengen, dich auszudrücken, ja, wie man es auch vorher gesagt hat, dann muss Jesus rauskommen, ja, da muss rauskommen, hey, Jesus ist mein Retter. Jesus ist mein Versorger, ja. Jeder Mangel, egal was, das muss weg, ja. Er ist mein Versorger, er kümmert sich um mich. Er ist da, er kümmert sich um meinen Körper, er kümmert sich um alles, was ich habe. Ich lasse mich nicht erdrücken, ja. Es ist vielleicht eine kurze Zeit gerade, ja, wo es so ausschaut, als ob die ganze Welt gegen mich geht. Aber ich sage eins, ja, ich gehe als Sieger aus dieser Situation heraus, weil Gott hat die Strippen in der Hand und er lässt mich niemals zu Fall kommen. Und ich glaube wirklich, auch für heute Abend, ja, dass da Menschen am Livestream sind, vielleicht auch hier sind, ja, wo sie gerade denken, hey, es ist so eingeschnürt alles, ja, es ist so, und ich weiß nicht mehr weiter, aber ich möchte dir heute Abend wirklich zusprechen, das hatte ich vorher so stark, Gott ist für dich, ja, Gott ist für dich, er ist mit dir, ja, er ist mit dir, ich habe gesehen wirklich, wie er dich an der Hand genommen hat und hat einfach gesagt, ich kenne dich, ich lass dich niemals los. Ich lass dich niemals los. Ich bin da. Und deswegen, nimm die Situation nicht so, wie du sie gerade siehst, aus dem Sichtbaren, sondern sehe immer aus den Augen Gottes heraus, ja. Und das ist letztendlich aus dem Wort heraus, ja. Sprech das Wort Gottes. Sprech das Wort Gottes über deine Situation aus. Sprech das Wort Gottes in deine Zukunft hinein und du wirst sehen, wie sich alles verändert, ja. Am Anfang, wenn wir ganz am Anfang in die Bibel gehen, ja, das vielleicht noch. Da steht drin, die Erde war wüst und leer, da war Tohuwabohu, genau. Ich spreche es jetzt nicht nochmal aus. Genau. Und es steht auch geschrieben, der Geist Gottes schwebte über dieser Erde. Ja. Er schwebte über diesem ganzen Chaos letztendlich. Ja. Und dann kam der entscheidende Punkt. Gott sprach. Und in dem Moment, wo Gott gesprochen hat, es werde Licht, wurde es Licht. Ab da hat der Heilige Geist letztendlich die Kraft gewirkt und es wurde Licht. Gott hat gesprochen und die Kraft hat gewirkt. Wenn du sprichst, na, das Wort Gottes, dann ist deine Energie da dahinter, da ist deine Quelle dahinter und da werden sich Sachen verändern. Ja? Der Geist Gottes schwebt, er ist in dir. Aber du musst ihn aktivieren, du musst sprechen, du musst das Wort sprechen, du musst gegen das Ganze letztendlich was der Feind versucht, einfach sprechen und du wirst sehen, das ist größer, das ist mächtiger und das möchte ich dir heute Abend einfach zusprechen. Amen. Halleluja. Amen. Ja, und damals am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, es waren, wie der Christian sagt, es waren zwei Zutaten. Das eine war, der Geist Gottes brütete über dem Wasser, das heißt die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes brütete über dem Wasser. Und die zweite Zutat war, und Gott sprach, also das Wort. Und genauso ist es heute auch. Und mir ist wieder ganz neu, auch jetzt am Sonntag, ich habe ja darüber gepredigt, auch nochmal ganz neu bewusst geworden, wirklich der Lebensraum von uns Söhnen Gottes ist ja die Herrlichkeit Gottes. Amen. Das heißt, wir sind zu Hause in der Herrlichkeit Gottes. Wir sind versetzt in die Herrlichkeit Gottes. Und dieser Raum der Herrlichkeit Gottes ist, wie der Hans-Gerd so schön gesagt hat, der Raum der grenzenlosen Möglichkeiten. Ist grenzenlos in seinen Möglichkeiten. Ja, wenn du irgendwo ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten suchst, dann musst du nicht nach Amerika gehen, sondern dann musst du dir die Herrlichkeit Gottes herholen, dann musst du dir die Herrlichkeit Gottes bewusst machen. Die Herrlichkeit Gottes ist der Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Amen. Und in diesem Raum der Herrlichkeit Gottes, weil es der unbegrenzte Raum ist, der unbegrenzten Möglichkeiten, ist in diesem Raum und aus diesem Raum alles möglich. Es gibt keine Begrenzung durch diese natürliche Welt. Es gibt keine Begrenzungen für die Möglichkeiten durch das, was zum Beispiel die Materie sagt. Ja, was zum Beispiel, ja, vielleicht nicht ein Ingenieur, aber ein Biologe oder ein Mediziner und so weiter alles rausfinden kann in Bezug auf den menschlichen Körper zum Beispiel, in Bezug auf die Materie. All diese Dinge sind gesprengt in der Herrlichkeit Gottes. In der Herrlichkeit Gottes sind Möglichkeiten, die jenseits dieser materiellen Gesetzmäßigkeiten sind, jenseits dieser natürlichen Gesetzmäßigkeiten, auch jenseits der Begrenzungen durch Raum und durch Zeit. In der Herrlichkeit Gottes ist jede natürliche Dimension und Konstante sozusagen, es gibt ja verschiedene so Konstanten wie zum Beispiel Schwerkraft und so verschiedene physikalische Konstanten auch in dieser natürlichen Welt, ja. Aber jede dieser physikalischen Konstanten ist in der Herrlichkeit Gottes in ihrer Begrenzung ausgehebelt. Das heißt, es begrenzt nicht mehr. Amen. Deswegen kannst du in der Herrlichkeit Gottes schweben zum Beispiel. Die Gravitation ist aufgehoben. Ja. In der Herrlichkeit Gottes kannst du in einem Moment an einer Stelle sprechen. Nimm Jesus als Beispiel, der gesagt hat, geh hin, dein Knecht ist gesund. In dem Moment, wo er gesprochen hat, war der Knecht gesund, weil es in der Herrlichkeit keine Begrenzung durch den Raum gibt. Und in der Herrlichkeit Gottes gibt es auch keine Begrenzung durch die Zeit, darüber haben wir auch schon öfters gesprochen, ja, indem du eben zum Beispiel sogar Dinge in der Vergangenheit verändern kannst im Geist, sodass sie im Jetzt nicht mehr so sind, wie sie ursprünglich waren. Du kannst Dinge in der Zukunft setzen, jetzt in der Herrlichkeit Gottes, indem du Dinge sprichst, kannst du die Zukunft verändern, weil die Herrlichkeit Gottes nicht durch die Dimension der Zeit begrenzt ist. Amen. Du kannst jetzt, was wir jetzt sprechen zum Beispiel, wird vielleicht in einigen Tagen jemand über YouTube hören und sehen. Und die Kraft wird genauso wirken, wie sie jetzt wirkt. Und jemand wird berührt ein paar Tage später von der Botschaft, die jetzt ausgeht, weil Gott ist nicht begrenzt durch die Zeit. Amen. Die Herrlichkeit Gottes ist der Raum der grenzenlosen Möglichkeiten. Sag mal, der Raum der grenzenlosen Möglichkeiten. Okay, jetzt ist mir so bewusst geworden, wieder ganz neu, und das ist auch wichtig, glaube ich, auch im Hinblick, wo wir gerade auch heute Abend uns in Bezug auf die Liebe des Vaters schon bewegt haben. Mir ist so bewusst geworden, ich meine, wie viel nutzt du von den unbegrenzten Möglichkeiten der Herrlichkeit Gottes normalerweise? Kannst du dich jetzt mal fragen, ja? Ist sicher die Antwort unterschiedlich, ja? Auf jeden Fall wirst du sicherlich sagen, zu unterschiedlichen Zeiten zapfe ich mehr oder weniger von diesen unbegrenzten Möglichkeiten an. Das heißt, du erlebst vielleicht Zeiten, in denen stärker die Wunderkraft Gottes durch dich sichtbar wird und offenbar wird und andere Zeiten, wo es vielleicht nicht ganz so stark sich manifestiert, jedenfalls im Sichtbaren. Du erlebst Zeiten, wo du offensiver die grenzenlosen Möglichkeiten Gottes für dich in Anspruch nimmst und dich darauf stellst und sagst, jawohl, in Jesu Namen, das ist möglich, ich spreche es, ich bin so kühn, ich handle danach. Und dann gibt es andere Zeiten, da bist du vielleicht zurückhaltender. Und mir ist so bewusst geworden, der Schlüssel dahinter eigentlich, wie viel du von den unbegrenzten Möglichkeiten deines himmlischen Vaters anzapfst, ist letztendlich, wie sehr du dir der Liebe deines Vaters bewusst bist. Wie sehr du dir dessen bewusst bist, welchen Rückenwind du von deinem Vater hast. Wie sehr du dir dessen bewusst bist, wie sehr er hinter dir steht. Wie sehr du dir dessen bewusst bist, dass du sein Liebling bist. Wie sehr du dir dessen bewusst bist, dass er mit dir ist. Je mehr du dir dessen bewusst bist, hey, ich bin der Sohn, der Lieblingssohn von meinem Papa im Himmel, und mein Papa im Himmel ist der, der das ganze All geschaffen hat, der den Raum geschaffen hat, die Zeit geschaffen hat, die Materie geschaffen hat, Gesundheit. Dieser himmlische Vater ist mein Papa und ich bin sein Lieblingssohn. Halleluja. Je mehr dir das bewusst ist, umso offensiver und kühner wirst du die unbegrenzten Möglichkeiten dieses Lebensraums der Herrlichkeit, der jetzt dein Lebensraum ja geworden ist, wie wir am Sonntag gehört haben, diese Möglichkeiten anzapfen. Amen. Je weiter entfernt du von diesem Bewusstsein bist, hey, mein Papa ist hinter mir, mein Papa liebt mich, mein Papa findet mich genial und mein Papa haut mich auch im Zweifelsfall raus, selbst wenn ich einen Fehler mache. Ja, weil das ist ja dann die Angst. Ja, wenn du Kühnheit wird immer gehindert durch Angst, ich könnte einen Fehler machen. Ja. Oh, am Ende, jetzt lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Am Ende ist mein Papa nicht mit mir. Ich sag dir, dein Papa ist so sehr mit dir, dass wenn du kühn bist in seinem Namen, dass er dir sogar die Fehler ausbügelt, die du dabei machst. Preis den Herrn. Amen. Gott hat mir mal gezeigt, dass ich einen speziellen Engel an meiner Seite habe, der meine Fehler ausbügelt. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, wenn ich was falsch mache, wenn ich mich falsch bewege in der Herrlichkeit, das nicht die richtige Person nach vorne rufe oder irgendwas, er haut mich immer raus. Weil er ist mein Papa. Amen. Und er liebt mich. Und dieses Bewusstsein macht mich kühn. Und dieses Bewusstsein macht dich kühn. Und je mehr du dieses Bewusstsein hast, umso mehr wirst du offensiv die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes anzapfen. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen ist auch das kommende Wochenende so wichtig, weil Lieblinge des Vaters, da geht es um dieses Bewusstsein. Verstehst du? Es geht darum, Gott will dieses Bewusstsein in uns immer wieder neu verstärken. Er will dir immer wieder neue Schübe dieses Bewusstseins geben. Ja, Galater 5, Vers 6 heißt es, dass es in Christus hat weder beschnitten sein, also Gesetzestreue, noch unbeschnitten sein, also nicht Gesetzestreue, irgendeine Kraft, sondern was hat Kraft? Der durch die Liebe wirksame Glaube. Amen. Mit anderen Worten, dein Glaube wird wirksam durch die Liebe deines Papas, die hinter dir steht. Also wir haben alle den gleich kostbaren Glauben empfangen, sagt 2. Petrus 1, 1. Nur zu unterschiedlichen Zeiten zapfen unterschiedliche Leute, obwohl sie alle Söhne sind, in unterschiedlichem Maße diese Glaubenspower an, diese unbegrenzten Möglichkeiten, gehen in unterschiedlicher Weise darin. Woran liegt es? Weil es die Liebe des Vaters ist, die immer wieder neu diesen Glauben wirksam macht. Und wir müssen immer wieder neu in diesem Bewusstsein dieser Liebe des Vaters gehen, um immer mehr, zunächst mal überhaupt mal damit zu beginnen, aber dann immer mehr wirklich die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes anzuzapfen. Ja, bevor Jesus die Worte seines Papas im Himmel gehört hatte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Bevor er das nicht gehört hat, das ging ja nicht nur darum, dass er es physisch gehört hat, sondern bevor es nicht in ihn hineingegangen war, bevor er es nicht empfangen hat, bevor er dieses Wort nicht wirklich in seine Seele hinein empfangen hat, hat selbst Jesus kein einziges Wunder getan. Stell dir mal das vor. Selbst Jesus hat kein einziges übernatürliches Zeichen, keine einzige Tat, nicht mal eine Rede gehalten, die Leute beeindruckt hätte. Aber ab dem Moment, wo ihm bewusst war, hey, mein Papa ist hinter mir, und dann kam natürlich auch noch die Taube, der Heilige Geist, die Kraft und so weiter. Aber ab dem Moment, wo dieses Bewusstsein hinter ihm stand, wo er diesen Rückenwind hatte, boah, da ging es ab. Halleluja. Und wie du siehst an dem, was er gesagt hat, er hat ja nicht nur Wunder getan, sondern er hat ja auch Dinge gesagt. Und an dem, was er gesagt hat, kannst du sehen, er war sich permanent dieser Liebe seines Vaters bewusst. Und aus dem heraus konnte er in dieser Kühnheit gehen. Aus dem heraus konnte er vor dem Grab einer stinkenden Leiche stehen und sagen, Lazarus, komm heraus. Ja. In diesem Bewusstsein. Weil er wusste, er sagte zum Vater, ich wusste ja, dass du mich alle Zeit erhörst. Ja, was heißt es? Ich wusste ja, dass ich dein Schnucki, Putzi, Hasi, Mausi bin und du mein Papa und dass du der Schöpfer des ganzen Universums bist. Also ist ja gar kein Problem. Ich weiß ja, wenn ich jetzt sage, komm raus, Lazarus, dann komm da raus, weil du, Papa, bist ja mit mir. Also das war sein Bewusstsein. Und das hat ihn so kühn gemacht. Sonst wäre er, weil er ganz Mensch war, genauso wie du, sonst wäre er genauso wie vielleicht viele von uns noch, wenn sie noch nicht so ganz entwickelt sind in diesem Bewusstsein der Liebe des Vaters, wäre er wahrscheinlich auch schlotternd vor diesem Grab gestanden oder hätte sich die Nase zugehalten und gesagt, oh meine Güte, was machen wir da jetzt? Ne? Und wäre eingeschüchtert gewesen oder was auch immer. Aber weißt du, er war nicht eingeschüchtert, weil er wusste, mein Papa steht hinter mir. Und deswegen glaube ich, weißt du, wir brauchen immer wieder neu wir müssen immer wieder neu freigeschossen werden, auch in unserem Bewusstsein. Weißt du, wir müssen immer wieder neu, Verletzungen, Traumata, Erlebnisse, ja, Punkte, wo wir vielleicht falsche Entscheidungen getroffen haben, unser Herz nicht bewahrt haben, wie wir gerade gehört haben, müssen wieder durchbrochen werden. Und damit die Liebe des Vaters, diese Klarheit, dieser Fluss, jawohl, mein Papa steht hinter mir, damit es wieder voll fließen kann. Und in dem Moment, wo das wieder voll fließen kann, kannst du wieder neu die unbegrenzten Möglichkeiten der Herrlichkeit anzapfen. In dem Moment kannst du wieder neu aktiv werden. In dem Moment hast du die Kühnheit, auch zum Beispiel Erfindungen zu machen. Ja? Das ist ja auch was. Du zapfst die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes an und bist so kühn. Ich meine, ein Edison war so kühn, was weiß ich. Ich glaube, 1000 Versuche, oder hat er noch mehr? Ich glaube, noch mehr. 10.000 Mal hat er versucht, welcher Draht bringt jetzt wirklich diese Birne zum Glühen. Ja, und 10.000 Mal ist er gescheitert, ja, hat es nicht funktioniert. Aber er hat einfach diese Kühnheit, diese Beharrlichkeit, nein, das muss funktionieren. Also da muss was dahinter sein, verstehst du? Amen. Wenn du weißt, hey, mein Papa ist hinter mir, dann gibst du nicht so schnell auf. Amen, dann bist du nicht gleich entmutigt, es hat nicht funktioniert. Ja, es hat nicht funktioniert, aber mein Papa steht hinter mir, also wird es funktionieren. Amen. Halleluja. Ja, und deswegen glaube ich wirklich, Gott will, und da lade ich euch einfach auch nochmal alle ein, wirklich zum kommenden Wochenende, weil ich glaube, Gott will uns wirklich etwas geben, ganz neu, einen neuen Schub, wirklich der Offenbarung seiner Liebe zu uns. Er will, dass wir ganz neu das empfangen, auch dieses Wort, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Er will alles, was da dazwischen gekommen ist, alle Traumata, Verletzungen, was auch immer, Unglauben und so weiter durchbrechen, sodass da wirklich ganz neu diese Liebe des Vaters uns so richtig, also das ist dann wie so ein Strom, der nicht nur dich durchdringt, sondern der dich gleich so richtig nach vorne schiebt. Ja. Halleluja. Die Liebe des Vaters schiebt dich nach vorne. Die Liebe des Vaters macht dich kühn. Die Liebe des Vaters lässt dich Dinge tun, die du überhaupt nie tun würdest, wenn du nicht wüsstest, mein Papa ist hinter mir. Halleluja. Also lasst uns, ich glaube, für heute Abend hatte ich so den Eindruck, wir sollen beten zum Schluss, dass wir wirklich sagen, Herr, ich will dir eine Landebahn für deine Liebe machen in meinem Herzen ganz neu. Ich will einfach, dass all das, was es irgendwie hindern könnte, weggeht und ich will ganz neu darin erneuert werden, wirklich als Kind meines Papas zu agieren. Halleluja. Seid ihr da dabei? Wenn wir diese Landebahn machen, komm, dann lasst uns einfach mal mit Kenntnis sprechen. Ja, wir können aufstehen auch zum Schluss. Das ist jetzt gegen Ende. Also tut es nicht schlecht, wenn wir mal zwischendurch stehen, wenn wir so viel gesessen sind. Halleluja. Über Livestream könnt ihr einfach mitsprechen. Und lasst uns einfach das zusammen sagen. Lasst uns sagen, danke Papa, dass du mich so, so, so sehr liebst. Dass du hinter mir stehst. Dass du für mich bist, dass du über mir ausgesprochen hast, dass ich dein geliebter Sohn oder deine geliebte Tochter bin. Du hast Gefallen an mir gefunden. Du stehst hinter mir. Im Namen Jesus wische ich alles zur Seite in meiner Seele. Löse ich mich von allem, was da dazwischen gekommen ist, was diesen Glauben vielleicht getrübt hat, durch Umstände oder Situationen, durch Herzensentscheidungen oder einfach durch Passivität und durch Lauheit. Ich sage, das verlässt jetzt meine Seele. Und ich sage jetzt ganz neu, Vater, in meiner Seele ist eine Landebahn für deine Liebe. Ich öffne mich ganz neu. Durchflute mich mit deiner Liebe. Mach mir deine Liebe bewusst. Zeig mir, was es heißt, dein Sohn oder deine Tochter zu sein. Dass du hinter mir stehst. Dass du für mich bist. Danke, Papa, dass ich kühn sein kann als dein Kind. Danke, dass du jede Furcht vertreibst durch deine Liebe. Und dass du das, was ich glaube, wirksam machst in meinem Leben. Danke für den Raum der grenzenlosen Möglichkeiten, den du mir gegeben hast. Den Raum der Herrlichkeit. Als dein Kind, Papa, nehme ich diesen Raum ein. I make myself at home. Das heißt, ich mache mich zu Hause in diesem Raum. Ja, ich werde sesshaft in diesem Raum. So kannst du sagen, ja? Ja. Halleluja. Ich bin da. Und ich zapfe diese grenzenlosen Möglichkeiten der Herrlichkeit Gottes an. Für Lösungen, für Erfindungen. Für Zeichen und Wunder, für machtvolle Taten, für Sprechen in der Herrlichkeit, kreatives Sprechen. Und es geschieht, weil du mit mir bist, Papa, weil du für mich bist, Papa, weil du hinter mir stehst, Papa. Danke dafür. Danke für deine Liebe. Ich liebe dich auch, Papa. Amen. Amen, Halleluja, Amen, danke Vater. Oh, danke Papa, Halleluja, Halleluja, Amen. Und am Wochenende gehen wir nochmal eine ganze Stufe tiefer. Also, wenn du noch nicht angemeldet bist, übrigens auch alle Mitarbeiter, meldet euch an. Ja? Also nicht denken, okay, ich bin sowieso dabei, sondern anmelden. Ja? Kostet nichts, aber anmelden. Preis den Herrn. So, jetzt geben wir noch zusammen, so wie der Heilige Geist es uns zeigt. Lass dich führen, nimm eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl oder gib ihn bar, wie auch immer er dir es zeigt. Und während ihr gebt, das wollte ich jetzt heute Abend doch mal vorlesen, weil das ist auch wieder so ein Zeugnis aus den unbegrenzten Möglichkeiten der Herrlichkeit Gottes. Und zwar hat es die Svetlana geschickt, so aus dem Alltag. Und da schreibt sie hier, Ich hatte beruflich einen Termin und nur 20 Minuten Zeit, obwohl die Strecke laut Navi 30 Minuten gedauert hätte. Die Schnellstraße kannte ich gut und normalerweise konnte man dort schnell voran. Was ich nicht wusste, auf der Strecke waren Bauarbeiten und einige Abschnitte waren gesperrt. Laut Navi hätte ich dadurch noch etwa 10 Minuten zusätzlich verloren. Der Verkehr stockte, alle mussten langsamer fahren. Während ich fuhr, sprach ich mit meinem himmlischen Vater und war abgelenkt von allen Sorgen und Gedanken, dass ich zu spät kommen könnte. Plötzlich befand ich mich auf einer Ausfahrt, die ich überhaupt nicht kannte. Und mir wurde klar, dass ich direkt dorthin versetzt worden war. Dort sah ich eine Statue und fuhr direkt darauf zu. Sie hat uns ein Foto davon geschickt. Eine Statue, sie fuhr direkt darauf zu. Es war eine Jesus-Statue. Interessant, ne? Cool, ja? Ja, es war so eine Jesus, wie in Rio, die Statue. Ja, stand in so einem Park, da ist sie drauf zugefahren. Ich hielt kurz an, um zu überlegen, wo ich weiterfahren sollte. Da entdeckte ich einen Weg, dem ich folgte, und er führte direkt zu meinem Terminort. Ich schaute auf meine Uhr und konnte es kaum glauben, ich kam genau pünktlich an. Halleluja, ist das nicht stark? Im Geist, sagt sie, im Geist sah ich ein Bild wie eine Karte, auf der ein Weg dargestellt war. Die Karte war zweimal gefaltet, sodass der Weg darauf stark verkürzt war. Ja, das ist das, was passiert, wenn Versetzung passiert. Ja? Wird einfach die Karte gefaltet. Gott faltet einfach die Karte, auf der du fährst. Ja? Preis den Herrn. Ja, musst du mal so überlegen, ne? So als Naturwissenschaftler, Herr Professor, oder? Das ist ganz normal, oder? Karte einfach ein bisschen falten und dann ist der Weg kürzer. Halleluja. Im Nachhinein habe ich überlegt, normalerweise hätte ich an mehreren Orten vorbeifahren müssen, aber das bin ich nicht. Ich wurde einfach versetzt. Danke, Papa, danke. Halleluja. Amen. So gut. Halleluja. Möchte noch jemand was von den grenzenlosen Möglichkeiten der Herrlichkeit erzählen, was du erlebt hast? Dann komm nach vorne und erzähl kurz, was du erlebt hast. Wer möchte was erzählen? Ja, Micha. So, nachdem ich auf der Suche nach meinem leiblichen Vater war, okay, das hat sich rausgestellt, DNA-Tester ist es nicht, habe trotzdem Kontakt behalten, auch mit seiner Tochter Kontakt behalten. Und die hat sich jetzt für Jesus entschieden. Halleluja, Amen. Super, sehr gut. Die Geschichte begann ja an Ostern, wo mein Herz nicht mehr funktioniert hat und die Nebenniere mit einem Tumor entdeckt worden ist, der angeboren ist, wo sich keiner erklären kann, seit 45 Jahren, dass ich so leben konnte. Auch da weiß niemand genau irgendwas dazu, jetzt auch im Nachhinein, wie das zustande kommen konnte bis dahin. Ab Ostern ging gar nichts mehr, wo ich hier das erste Mal angekommen bin. Zuvor saß ich noch im Rollstuhl, konnte gar nichts, war mit Menschen hier, die mich hier mehr oder weniger reingetragen haben, reingeschoben haben. Ja, dann habt ihr mir schon sehr geholfen und habt ihr den Tumor verkleinert, dass ich Ende August überhaupt, der Herr, aber dank euch und dank eurer Möglichkeit, die hier geschaffen worden ist, dass wir ankommen konnten hier, wurde ich nach Würzburg zur OP geführt Ende August, dass sie stattfinden durfte. Und dort durfte ich es genauso erleben, wie es mir gesagt worden ist, wie mir der Mut zugesprochen worden ist am Dienstag, dank dir. Genauso war die OP jede Sekunde und so kurz, dass mir alles erspart blieb. Ich musste sonst nirgends hin und konnte nach 3 Tagen das Krankenhaus mit offenen Wunden wieder verlassen. Diesmal am Rollator gehend, genau, nicht mehr im Rollstuhl. Dann durfte ich mit Hilfe vieler Menschen, vieler Menschen und Hände, weil ich wieder nicht alleine sein durfte, hier wieder ankommen und durfte vom Rollator wegkommen, dank euch, an diesem Sonntag. Genau, ich kann es auch noch kaum, ja, einfach auch noch gar nicht. Es ist so viel geschehen, so viele Wunder und Tiefen und Höhen und alles gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschichten aus der Bibel. Ich krieg's noch gar nicht zusammen, was alles geschehen ist in der kurzen Zeit. Dann durfte ich dank Gebet, da kann ich dir danken aus vollem und ganzem Herzen. Du hast vorher schon geschaut, wo ich hier reingekommen bin. Ja, ich bin es, auch wenn ich im Geraden stehe und anders aussehe, aber ich bin es. Ich bin es hoffentlich in der Wiedergeburt und ich bin es in der Wiederherstellung. Es ist noch ein weiter Weg, aber du hast für mich gebetet, für die Reha. Du hast an mich mit all den anderen geglaubt, dass ich diese Reha auf dieser Insel, wofür ich alleine gekämpft habe, obwohl ich kaum konnte, anreisen durfte. Ich habe dort ein wunderbares Ärzteteam von 3 Menschen angetroffen, die an mich geglaubt haben. Deswegen durfte ich dort dann gedeihen, viele Wochen die Wiederherstellung erleben. Ja, da bin ich jetzt seit 14 Tagen zurück. Genau, und auch da ist jegliches passiert, es ist alles nur unglaublich. Letztendlich ist es wirklich, also ich könnte ein ganzes Buch, glaube ich, schreiben von der kurzen Zeit und kann nur danken. Ja, ich werde es auch aufschreiben. Ich bin noch nicht fähig gewesen, ich habe schon begonnen, aber es ist too much im Moment. Ich muss es wirklich erstmal auch, glaube ich, nochmal selber kapieren, was geschehen ist und was nicht geschehen ist. Und ich durfte heute das erste Mal jetzt auch hierher gelangen, dass ich alleine auch wieder Auto fahren darf und auch wieder fähig bin, hier alleine anzukommen. Sabrina, und ich werde am Wochenende dabei sein und möchte euch einfach nochmal danken von vollem und ganzem Herzen. Wenn ich euch nicht entdecken hätte dürfen, dann hätte ich nicht diesen Weg gehen dürfen. Amen. So bewegend. Ich wusste das alles auch nicht. So vielen Dank, dass du es erzählst. Ne? Ja, ja, genau. So stark. Hammer, hammer. Ja. Das darf ich vielleicht noch dazu sagen. Die habe ich mir gezielt rausgesucht gehabt in der schwächsten Sekunde. Das ist die Insel Mettnau bei Radolfzell. Also es ist eine Stunde 20 von hier. Das ist wirklich kein Weg in diesem Sinne der heutigen Zeit. Und es ist eine Glaubensinsel. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder nicht. Die Insel Reichenau ist ja auch eine Glaubensinsel. Genau, also es gibt mehrere da unten. Und Mettnau ist eben eine davon und ist auch eine Naturinsel. Also was man dort erlebt, das kann man ebenfalls nicht in Worte fassen. Und man trifft einfach Menschen auf dem Weg, egal wo man geht, egal in welchem Zustand man ist aus diesen Kliniken. Und sie fragen, darf ich für dich beten? Es interessiert auch nicht, wer du bist, es interessiert nicht, wie du heißt, es interessiert nicht, woher du kommst. Es ist sowas Faszinierendes, also es ist wirklich einfach auch ein Besuch wert. Und du hast rundum nur den Bodensee, nur die Buchten und nur Wunder, Wunder, Wunder, wunderschöne Momente. Es ist einfach so, egal wie und wann und wo. Amen. Vielleicht, Sabrina, vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit am Wochenende, dass du das Zeugnis auch geben kannst, auch im Wundergottesdienst vielleicht. Können wir gucken, ne? Ja, so stark. Hammer. Preist den Herrn.